Good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let us tackle verse 5 in 1 John chapter 3 in the Passion. Lass uns Vers 5 von 1. Johannes 3 in der Passion-Übersetzung in Angriff nehmen. And you know without a doubt that Jesus was revealed to eradicate sins. Und ihr wisst ohne Zweifel, Jesus wurde offenbart, um Sünden auszurotten. And there is no sin in him. Und in ihm ist keine Sünde. It's interesting that the Passion uses the word in the plural and also in the singular. Es ist interessant, dass in der Passion-Übersetzung das Wort Sünde sowohl in der Einzahl als auch in der Mehrzahl verwendet wird. In the original Greek, actually, that's what I understand it to be. Aus dem Griechischen heraus kann ich den Text tatsächlich genau so verstehen. Because when the Bible talks about sin and sins, it talks about two different things. Denn wenn die Bibel von Sünde und Sünden spricht, bezieht sie sich auf zwei verschiedene Dinge. In my study, in my understanding, sin has to do with our sinful nature and sins have to do the actions that we commit. Nach meinen Studien und meinem Verständnis hat Sünde mit unserer sündigen Natur zu tun und Sünden beziehen sich auf die Handlungen, die wir begehen. Most of the Bible actually only use the word sin. Die meisten Bibelübersetzungen verwenden eigentlich nur das Wort Sünde. And this sometimes is difficult for people to understand. Das ist für die Menschen manchmal schwer zu verstehen. Because they don't really then understand the difference between the action committed and the sinful nature. Weil sie den Unterschied zwischen den begangenen Handlungen und der sündigen Natur nicht verstehen. And in my understanding and in from my studies I've come to the conclusion that these two things are very different. Nach meinem Verständnis und aufgrund meiner Studien bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass diese beiden Dinge sehr unterschiedlich sind. So I like to also refer to sins as the actions committed and to sin as our nature. Deshalb bezeichne ich Sünden auch gerne als die begangenen Handlungen und Sünde als die sündige Natur. Not our nature, but I mean our sinful nature that we used to have before we came into Christ. Die sündige Natur, die wir hatten, bevor wir in Christus hineingekommen sind. We need to make this very clear. Das muss ganz klar sein. Look here, the Apostle John wants it to make it very clear. Hier möchte der Apostel Johannes sehr deutlich machen, that Jesus was revealed to eradicate, which means to take away, to remove sins. Dass Jesus offenbart wurde, um Sünden auszurotten, was bedeutet, sie wegzunehmen, zu beseitigen. And if you look at it in the original Greek, the word eradicate is actually written in the past tense. Wenn man es sich im griechischen Original anschaut, steht das Wort ausrotten tatsächlich in der Vergangenheitsform. So it should be translated like this. Es sollte also wie folgt übersetzt werden. And you know without a doubt that Jesus was revealed, that means he came in the flesh. Und ihr wisst ohne Zweifel, dass Jesus offenbart wurde. Das heißt, er kam im Fleisch. That he took away the sins. Dass er die Sünden weggenommen hat. John makes it clear that it doesn't matter how many sins have been committed, they've all been taken away in Jesus Christ. Johannes macht deutlich, dass es keine Rolle spielt, wie viele Sünden begangen wurden, sie wurden alle durch Jesus Christus weggenommen. And now when he uses the singular and there is no sin in him, wenn er dann den Singular verwendet und es ist keine Sünde in ihm, it means there's absolutely no sinful nature in him. Bedeutet das, dass es in ihm absolut keine sündige Natur gibt. Look how beautiful this is. Schau, wie schön das ist. Jesus has never had a sinful nature. Jesus hatte nie eine sündige Natur. Only when he hung on the cross. Außer als er am Kreuz hing. That's when he became sin for us. Da wurde er zur Sünde für uns. But he died, he was resurrected, and he lives in perfection in heaven. Aber er starb, wurde auferweckt und lebt nun in Vollkommenheit im Himmel. John is telling us that anybody who lives in union with Jesus. Dann sagt uns Johannes, wer in Einheit mit ihm bleibt, he's not going to sin. Sündigt nicht. Why are you not going to sin when you live in union with him? Warum wirst du nicht sündigen, wenn du in Einheit mit ihm lebst? Because you live in union with a perfect sinless nature. Weil du in Einheit mit einer vollkommenen, sündlosen Natur lebst. Which now has also become your perfect nature. Die nun auch zu deiner vollkommenen Natur geworden ist. People who focus on their sins in order to overcome them will never win. Menschen, die sich auf ihre Sünden fokussieren, um sie zu überwinden, werden niemals gewinnen. Because whatever you focus on is going to get your attention. Denn worauf auch immer du dich fokussierst, dem schenkst du deine Aufmerksamkeit. I have done the best to help a lot of people who've struggled with sinful behaviors. Ich habe mein Bestes getan, um vielen Menschen zu helfen, die mit sündigem Verhalten zu kämpfen hatten. If I could bring people to the place where they stop looking at the sins that they're fighting, wenn ich sie dazu bringen könnte, die Sünden, gegen die sie ankämpften, nicht mehr anzuschauen, and start putting the focus on the union with Jesus' sinless nature, und sich stattdessen auf ihre Vereinigung mit der sündlosen Natur Jesu zu fokussieren, and see themselves as Jesus with a sinless nature, und sich selbst als Jesus mit seiner sündlosen Natur zu sehen, they get the victory over those sins very easily. Würden sie sehr leicht den Sieg über diese Sünden erringen. Because now they focus on the right thing. Denn jetzt fokussieren sie sich auf das Richtige. So let me encourage you, my friend, don't look at your sins that you've struggled with for so long, maybe. Mein Freund, ich möchte dich ermutigen. Schau dir nicht deine Sünden an, mit denen du vielleicht schon so lange zu kämpfen hast. As a Christian, I must not do this. As a Christian, I've got to stop sinning. I must not do this. Als Christ darf ich das nicht tun. Als Christ muss ich aufhören zu sündigen. Ich darf das nicht tun. No. This will keep gripping you. Nein. Das wird dich weiterhin gefangen halten. It has been such an incredible release in my own life. Es war eine unfassbare Befreiung für mich. Do you understand? First of all, Jesus has already forgiven every sin. Als ich verstand, dass Jesus erstens bereits jede Sünde vergeben hat. Every one of the sins that I can ever commit, Jesus already forgave. He took it away, it's removed. Jede einzelne Sünde, die ich jemals begehen könnte, hat Jesus bereits vergeben. Er hat sie weggenommen. Sie ist beseitigt. But the second truth has been so freeing for me. Aber die zweite Wahrheit, die für mich so befreiend war, ist, is when temptation comes simply to focus on Jesus. Dass ich mich einfach auf Jesus konzentriere, wenn die Versuchung kommt. Saying, Jesus, you are perfect, you are sinless, I'm one with you, so am I. I'm so glad I don't have to do this. Und ich sage, Jesus, du bist vollkommen, du bist sündlos, ich bin eins mit dir. Ich bin so froh, dass ich das nicht tun muss. It is incredible how powerful this is. Es ist unglaublich, wie viel Kraft darin liegt. I wrote a whole book about this truth. Ich habe ein ganzes Buch über diese Wahrheit geschrieben. When I wrote my book Freedom from the Power of Sin, nachdem ich mein Buch Befreit, dein Leben im Sieg über die Sünde geschrieben hatte, a woman in the south of Brazil came to me when I was preaching there. Kam eine Frau aus dem Süden Brasiliens zu mir, während ich dort predigte. She told me that for 20 years she struggled with a certain sinful habit. Sie erzählte mir, dass sie seit 20 Jahren mit einer bestimmten sündigen Gewohnheit zu kämpfen hatte. She had fasted and prayed and done so many things. Sie hatte gefastet und gebetet und so viele Dinge getan. Never got the victory. Aber nie den Sieg errungen. After she read my book and applied this truth, she was completely free. Nachdem sie mein Buch gelesen und diese Wahrheit angewendet hatte, war sie völlig frei. So John is making a very clear statement. Johannes macht eine sehr klare Aussage. Continually live in union with the sinless Jesus and you're not going to sin. Lebe fortwährend in Einheit mit dem sündlosen Jesus und du wirst nicht sündigen. Remember what he said in the beginning of the chapter? Erinnerst du dich, was er am Anfang des Kapitels sagt? I write these things to you that you do not sin. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. But if you sin, not when you sin. Falls ihr aber sündigt, nicht wenn ihr sündigt. So John makes it very clear that for Christians sinning should be the exception. Johannes macht also sehr deutlich, dass Sündigen für Christen die Ausnahme sein sollte. As long as you live in this life union with the sinless Jesus, you're not going to sin. Solange du in diesem Leben in Einheit mit dem sündlosen Jesu lebst, wirst du nicht sündigen. When you don't, you will sin. Wenn du das nicht tust, wirst du sündigen. And then you have the faithful Jesus who's taken away those sins too. Und dann hast du den treuen Jesus, der auch diese Sünden weggenommen hat. It's a win-win situation. Es ist eine Win-Win-Situation. See you tomorrow. Bis morgen.